Lektion 5, Hörtext 1. Ich kenne kaum glückliche Ehen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier auf der Terrasse. Sind wir eigentlich noch fähig zu dauerhaften Beziehungen? Bestimmt die Ex- und Hop-Mentalität unserer Wegwerfgesellschaft inzwischen auch die Formen unseres Zusammenlebens? Untersuchungen zeigen, dass inzwischen mehr Ehen durch Tod oder Scheidung enden, als neue geschlossen werden. Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Die Singles sind auf dem Vormarsch. Ist die Ehe also nur noch eine Einrichtung auf Zeit, eine begrenzte Periode des Zusammenlebens? Frau Kurz, in Ihrem Buch »Das Partner-Abo – Plädoyer für die Ehe auf Zeit« vertreten Sie ja wohl diese Meinung. Aus eigener Erfahrung? Ja, ich selbst bin geschieden und die meisten meiner Freundinnen und Bekannten auch. Ich kenne kaum glückliche Ehen, die wirklich ein Leben lang halten und in denen sich beide Partner wohlfühlen. Aber alle versprechen sich am Anfang der Ehe lebenslange Treue. Und alle haben ein schlechtes Gewissen und glauben, versagt zu haben, wenn das nicht klappt. Man sollte ehrlicher zu sich selbst und zum Partner sein. Oft hört halt die Liebe nach einiger Zeit auf. Man reagiert dann aggressiv aufeinander, kritisiert den Partner ständig, ärgert sich nur noch. Bei einer Ehe auf Zeit könnte man dann problemlos auseinandergehen. Wir sollten heiraten, so wie wir eine Zeitschrift abonnieren oder eine Wohnung mieten für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel für 5 Jahre, mit der Möglichkeit einer Verlängerung, wenn wir uns gerne mögen, aber auch mit festen Kündigungsfristen, wenn wir uns nicht mehr leiden können. Also ein Eheabonnement für ein paar Jahre. Wäre das denn für Sie attraktiv, Herr Malowski? Sie sind ja nicht nur ein berühmter Fußballspieler und einer der begehrtesten Junggesellen der Nation, sondern, sehr zum Leidwesen Ihrer weiblichen Fans, auch ein überzeugter Single, der niemals heiraten will. Könnte denn ein Eheabo Ihre Einstellung ändern? Aber das bringt doch nichts. Da ist man dann doch auch wieder gebunden. Nein, nein, ich bin nicht für die Ehe, auch nicht für kurze Zeit. Ich brauche meine Freiheit. Ich lebe sehr gern alleine, da kann ich machen, was ich will. Als Single muss ich mich über niemanden ärgern und habe meine Ruhe. Ständig Streit haben, das ist mir viel zu anstrengend. Und außerdem brauche ich bei der Liebe Abwechslung. Öfter mal was Neues. Ich kann mit einer Frau einfach nicht länger zusammen sein. Schließlich trage ich ja meine Klamotten auch nicht lebenslang. Frau Lotschmann, Sie beklagen seit Jahren die steigenden Scheidungsziffern und den allgemeinen Verfall von Anstand und Moral. Sie sind Mutter von 3 inzwischen erwachsenen Kindern und seit fast 30 Jahren verheiratet. Ehe auf Zeit, wie es Frau Kurz fordert, oder gar ein Leben als Single mit ständig wechselnden Partnern, wie bei Herrn Malowski, war das für Sie nie eine Alternative? Nein, nie. Ich halte die Ehe für die natürlichste und menschlichste Lebensform. Ständiger Partnerwechsel, da bin ich dagegen. Und ein Eheabo, das ist doch völliger Unsinn. Das heißt ja, ein Paar glaubt von Anfang an, dass es nicht funktioniert. Während der ersten Ehejahre ist es doch nur natürlich, wenn man sich mal über den anderen ärgert oder mal einen Streit hat. Man kennt sich ja noch nicht so gut. Aber man kann doch immer wieder miteinander reden oder sich entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Vor Schwierigkeiten einfach davonzulaufen, das hilft doch nicht weiter. Wir können alle Probleme gemeinsam lösen. Wir müssen es nur ernsthaft versuchen. Nun, meine Damen und Herren, hier prallen ja 3 völlig unterschiedliche Meinungen aufeinander. Das verspricht, eine interessante Diskussion zu werden. Aber bevor wir weitermachen, erst mal ein paar Takte Musik. Zu Gast auf der Terrasse heute die Treue-Kombo. Eine Gruppe, die schon seit 20 Jahren erfolgreich zusammen ist.